1. Nimm Dengenigen freundlich in your Gemeinschaft auf, desenglob noch unsicher ist, 1. Jedoch über sein persönlichen Meinungen oder Zweifel zu erteilen. 2. Warren die ein Person die Überzugang besitzt, das Siel Arten von Nahrungsmitteln essen darf, beschränkt sich ein ander aufgrund ihres schwachen Glaubens konsequent auf pflanzliche Kost. 3. Wer als ist, sollte Dengenigen nicht herablassen behandeln, der Versicht UBT, ebenso darf Dergenige, der Versichtet, den anderen nicht verurteilen, die Gott in bereits akzeptiert hat. For, estate uke nicht zu, den Diener eins anderen zu beteilen, die allein seinem eigenen Herrn gegenüber während wörtlich ist, word jedoch bestehen, weil der Herr die Markt hat, in zu stutzen. 5. Manche Menschen messen bestimmten Tagen ein besondere Bedeutung bei, warend an der jeden Tag als gleichwertig betrachten, entscheidend ist jedoch, dass jeder von seiner eigenen Überzeugung fest überzeugt ist. 6. Wer einen Tag besonders et, tat dies zur Ehre des Herrn, und wer als ist, dankt Gott dabei, ebenso dankt auch Dergenige Gott, der aus religiösen Gründen auf bestimmt Speisen versichtet. 7. Keiner von uns führt sein Leben ausschließlich für sich selbst, und ebenso wenig gehört unser Sterben uns allein. 8. Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn, und wenn wir sterben, geschieht dies ebenfalls für ihn, folglich gehören wir in jeder Lebenslage dem Herrn. 9. Christus ist gestorben und wieder zum Leben erwacht, im sein Herrschaft sowohl über die Verstorbenen als auch über die Lebenden ausüben. 10. Warum verurteilst oder verachtest du also deinen Bruder, wo wir doch all einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen, uns persönlich zu verantworten. 11. In der Schrift heißt es, dass der Herr bei seinem Leben schwört, dass sich jeds nie vor im Bügen und jeder Mensch Gott die Ehre geben wird. 12. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass jeder einzeln von uns persönlich vor Gott Rechenschaft über sein eigenes Handeln ablegen muss. 13. Wir sollten daher aufhören, einander zu kritisieren und stattdessen darauf achten, dass wir unseren Mitmenschen kein Hindernis in den Weg legen, das sie zu vollbringen konnte. 14. Durch mein Verbinding mit dem Herrn Jesus bin ich fest davon überzeugt, dass kein Speisen sich unrein ist, sie gilt jedoch als unrein für Dengenigen, der sie subjektiv so bewertet. 15. Wenn du deinen Bruder durch den Gewohnheiten verletzt, handelst du nicht mehr aus Liebe, du solltest niemanden durch den Verhalten ins Verderben stürzen, für den Christus gestorben ist. 16. Achtet darauf, dass das Gut, das besitzt, nicht durch Verhalten in Verif Gerat oder Anlass zu Boser Nachricht gibt. 17. Im Reich Gottes nämlich nicht ossier Dinge y essen und trinken, sondern gerechtig Keet, Frieden und Freud, die durch den Heiligen Geist bewirkt werden. 18. Wer Christus auf dies Weise dient, findet die Anerkennung Gottes und Word auch von seinen Mitmenschen geschätzt. 19. Wer sollten uns daher konsequent das Bemühen, was den Frieden forderten dazu beitraut, das wir uns gegenseitig im Glauben stärken. 20. Zerstör nicht das Werk Gottes wegen einer bloßen Speise, obwohl grundsätzlich als rein ist, wird es für Dengenigen zum Problem, der durch sein Essen ander verletzt oder selbst Zweifel hegt. 21. Es ist lobenswert, auf Fleisch, Wein oder ander Dinge zu versichten, wenn man der durch verhindert, dass der eigene Bruder im Glauben unsicher wird oder zu voll kommt. 22. Behold den persönlichen Überzeugung in diesen Fragen als ein Angelegenheit zwischen dir und Gott, glücklich ist Dergenige, der sich wegen seiner Entscheidungen kein Vorwurf machen muss. 23. Wer jedoch ist, obwohl Zweifel hegt, ist bereits verurteilt, da sein Handeln nicht aus einer festen Überzeugung entspringt, denn als, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Verfehlung.